Transparenz für die Ohren. Krähennest, Bernd Pirat hier. Im Zeichen der Presseveröffentlichung heute Morgen habe ich mir den Dannebot herbeigewünscht. Der sitzt in seinem Hotelzimmer, weil er Plenum hat und hat deswegen eine etwas schlechte Sprachqualität. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Dannebot, sag doch mal Hallo den Millionen Zuhörern hier. Ja, moin meinerseits. Genau, und heute Morgen in der Zeitung, ja, sag doch mal selber, was da war. Ja, da war also ein Artikel in der Rheinischen Post, wonach ein CDU-Bundestagsabgeordneter, aber auch einer von der SPD, jetzt das Fracking ein bisschen forcieren wollen in Nordrhein-Westfalen, wo ja eigentlich ein Moratorium herrscht. Die wollen aber eine Art Test-Fracking durchführen lassen oder die Erlaubnis dafür geben, dass ein Versuchsfracking gemacht wird. Genau, eine Versuchsanlage soll errichtet werden, weil es ist ja alles neue Technik und jetzt super sicher und du bist der Fachmann, sag mal was dazu, wie sicher das wirklich ist. Ja, das ist eine neue Technik, das ist mir neu, dass das neu ist. Also bisher haben die immer so argumentiert, das ist eine alte Technik, die seit Jahrzehnten erfolgreich angewendet wird und super sicher ist. Ja, aber wenn die früher so super sicher war, warum dann eine neue Technik? Ja, gute Frage. Also das Problem ist wohl, dass die ganze Zeit, seitdem sie dieses Fracking entwickelt haben, immer wieder die Zusammensetzung der eingesetzten Chemikalien verändert haben. Die wollten sie immer verbessern. Sie haben aber wohl dabei sich nie getraut, alte Chemikalien rauszunehmen aus der Mischung, wenn sie neue eingesetzt haben. Das bedeutet, dass wir mittlerweile einen Cocktail haben von, ich glaube, über 200 Ingredienzien. Wenn man da was rausnimmt, dann riskiert man ja, dass die Bohrung schief geht. Und das traut sich keiner. Da will keiner irgendwie ein paar 10.000 Dollar oder Euro in den Sand setzen. Und die ganzen Chemikalien reagieren nicht untereinander? Die reagieren sicherlich auch untereinander. Die reagieren vielleicht auch mit irgendwelchen Chemikalien, Salzen, Mineralien, die im Untergrund sind, das weiß keiner so richtig genau. Man hat ja das Problem, dass man zwar im Labor die Sachen zusammenschütten kann und gucken, ob was passiert, aber was unten im Untergrund passiert, in der Tiefe, wo sie fracken, wo ganz andere Druck- und Temperaturverhältnisse herrschen, also ein deutlich höheres Energieniveau herrscht, das Reaktionen ermöglicht, die unter normalen atmosphärischen Bedingungen ja bei uns an der Erdoberfläche gar nicht stattfinden. Ja, das weiß man alles nicht. Wir hatten im Jahr 2012 im Dezember ein Gespräch mit zwei Vertretern von ExxonMobil. Die haben uns aus Hamburg in Düsseldorf besucht. Da waren also ein paar Vertreter der Fraktion da. Und dann haben sie uns dargestellt, dass sie im Laufe des Jahres 2013 damit rechnen, einen völlig neuen Cocktail zu haben, der wasserunkritisch ist. Davon hat man seitdem nichts mehr gehört. Wir haben jetzt 2014. Also die versuchen natürlich tatsächlich, eine neue Technologie zu entwickeln, neue Chemikalien. Das Problem sind die Chemikalien, die man benutzt, um das eingesetzte Freckfluid aufzulösen. Also zunächst mal wird ein Gel hergestellt. Es ist ja ein Wasser-Sand-Gemisch, das in den Untergrund gepumpt wird. Wasser und Sand neigen dazu, sich zu trennen. Also macht man da ein Gel, sodass sich das nicht so sehr trennt. Und nachdem man das dann in den Untergrund gepresst hat und die Haarrisse entstanden sind und die kleinen Sandkörnchen da sozusagen als Abstandshalter in diese Haarrisse mit eingedrückt werden, damit die Haarrisse offen bleiben, danach muss man dieses Gel dann auflösen. Das Gel selber, das machen sie mit relativ unkritischen Dingen, das ist so Pflanzenstärke überwiegend. Das ist nicht weiter gefährlich, aber die Chemikalien, die sie dann einsetzen, um das Gel aufzulösen, die haben es teilweise halt in sich. Das ist aber nur ein Teil des Problems. Wenn man also diese Chemikalien jetzt tatsächlich etwas unkritischer machen kann, andere findet, die nicht so wassergefährdend sind, dann hat man trotzdem das Problem, dass das was rauskommt. Das Lagerstättenwasser, das sogenannte, oder auch wenn das Gas selber, was hochkommt, nicht so reines Methan ist, sondern dass auch durchaus aromatische Kohlenwasserstoffe mit drin sind und dass die Salze, die im Untergrund mitgenießt werden, auch nicht alle so unkritisch sind. Das sind zum Teil Schwermetallsalze, das sind zum Teil auch radioaktive Substanzen. Was so im Untergrund ist, weiß man halt nicht so ganz genau. Das ist so ein kleiner Überraschungscocktail, der dann hochkommt. Ja, und was sie mit den Lagerstätten Wasser machen, das wissen sie auch nicht so genau. In den USA wird das Zeug in den subtropischen heißen Gebieten, in großen, offenen, künstlich angelegten Teichen gelagert und dann, wenn die Sonne scheint, es schön heiß ist und vielleicht auch ein bisschen windig, mit einem Sprinkler in die Luft gespült, dann verdunstet das alles schön. Dann ist es weg. Was an der Atmosphäre verdunstet ist, ist ja weg. Das kommt ja nirgendwo anders wieder mehr runter und verursacht da Schäden keineswegs. Ich sag da jetzt am besten nichts, ich kann gerade nur Faceballzimieren. Ja, aber wie kommt es denn jetzt, dass plötzlich dieser Vorstoß kommt, wo wir doch Moratorium in Nordrhein-Westfalen haben? Ja, das wundert mich auch etwas. Also dieses Moratorium ist meiner Ansicht nach juristisch nicht haltbar. Wenn jetzt wirklich einer kommt und klagt, dann ist da ein großes Risiko, dass das Gericht sagt, ihr kriegt jetzt eure Aufsuchungserlaubnis, die ja, ihr dürft jetzt eure Probebohrer machen und wenn ihr was gefunden habt, einen Betriebsplan macht, dann dürft ihr auch fracken. So ist das Bundesbergrecht halt. Das ist ein bisschen schwierig. Warum die das jetzt machen, verstehe ich auch nicht so ganz. Also ich hätte an deren Stelle abgewartet bis nach Kommunal- und Europawahl. Und ich finde das auch erstaunlich, dass es ein nordrhein-westfälischer Christdemokrat ist, der da mit im Boot ist, weil die nordrhein-westfälische CDU eigentlich schon gegen Fracking ist. Die haben jedenfalls im Landtag, sind viele Landtagsabgeordnete, die ihre Wahlkreise in den betroffenen Gebieten haben und die sind tatsächlich gegen Fracking, weil sie selber betroffen sind. Ja, not in my backyard. Die wohnen in Mimi. Und ich finde, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt in der Landtagsfraktion der CDU so auf wirklich ungeteilten Beifall und Begeisterung stößt, dieser Vorstoß zu dieser Zeit. Ich habe erlebt, wie auch also lokale CDU-Mitglieder und kommunal aktive Christdemokraten da wirklich einen dicken Hals kriegten, als sie erfuhren, was Fracking eigentlich bedeutet. Ich war in Herbern auf einer Veranstaltung der Bürgerinitiative, da war auch ein CDU-Kommunalpolitiker da, der kannte sich mit dem Bergrecht überhaupt nicht aus. Das ist jetzt auch erstmal gar kein Vorwurf von mir, wenn ich das so sage. Ich selber habe mich mit dem Bergrecht auch überhaupt nicht ausgekannt, bevor es mit dem Fracking losging. Und wenn man im Münsterland wohnt, dann ist man vom Bergrecht nicht betroffen und ein Kommunalpolitiker gerade interessiert das Thema erstmal nicht. Das ist schon ein ziemlich spezielles Thema. Also der hatte jedenfalls keine Ahnung davon und wir haben den so ein bisschen aufgeklärt und er hat einen richtig dicken Hals gekriegt, hat sein Handy rausgekramt und vor versammelter Mannschaft seinen CDU-Bundestagsabgeordneten angerufen und den da rund gemacht. Ihr müsst sofort das Bergrecht ändern, das geht ja gar nicht. Also die CDU da in der Gegend ist tatsächlich gegen Fracking. Und insofern wundert mich dieser Vorstoß jetzt. Der kommt ja auch von der EU-Ebene, von den Herrn Oettinger. Man hört immer, dass auf EU-Ebene viele Lobbyisten unterwegs sind. Kann man da was vermuten? Oder nicht vermuten ist immer doof. Kannst du da was einschätzen? Oder, Also der Oettinger ist ja selber der größte Lobbyist, der da rumläuft. Den haben sie nicht ohne Grund zur EU geschickt, weil der so super vernetzt ist und so richtig schöne Ideen hat, wie man die Energiewende torpedieren kann und wie man die Interessen der großen Energiemonopole, nein, Oligopole sind es, der großen Energieoligopole also da vertritt. Ich glaube auch, dass die großpolitische Lage im Moment eine Rolle spielt, dass Russland und die Ukraine ja einen ziemlichen Streit im Moment haben und dass die EU oder auch deutsche Politiker damit hausieren gehen, gegen Russland Sanktionen zu verhängen. Das kann ihnen natürlich selber auf die Füße fallen, weil Russland ein wichtiger Erdgasproduzent und Exporteur ist und auch für den deutschen Erdgasmarkt eine große Rolle spielt. Man denkt mal an Gazprom. Und man muss auch dran denken, dass wenn das halt die deutschen, was war das, DEA, glaube ich, verkauft hat an Gazprom. Ein Geschäft, das wegen seiner strategischen Auswirkungen also genehmigungspflichtig war. Und das wurde genehmigt, ohne Probleme anscheinend. Jedenfalls hat der Verkauf stattgefunden. Ich denke mal, dass tatsächlich das auch so ein bisschen ein Spiel für die Öffentlichkeit ist. Ukraine, Russland, Gas. Und wie weit das jetzt einfach die Europawahl vielleicht auch beeinflussen soll. Es ist ja auch interessant, dass sie ausgerechnet in der Rheinischen Post, das ist ja so ein Propagandablättchen für Fossilenergie und für CDU, dass sie das da gelüftet haben, dass sie das Spiel auch mitspielen natürlich. Was du gerade sagst, kommt mir ja auch schon mit ja, Beigeschmack will ich nicht sagen, aber komisch vor, weil Wintershall hat ja selber ein Aufsuchungsfeld in Nordrhein-Westfalen. Ja. Ja, also was die in Nordrhein-Westfalen ist im Moment der Trend, soweit ich das beurteilen kann, der, dass die schön stillhalten. Dass die im Moment nicht klagen gegen das Moratorium, die wollen nicht viel Staub aufwirbeln. Es kann einfach sein, dass sie einfach nur bis nach den Wahlen jetzt warten damit. Es gibt noch einen anderen interessanten Halter einer Aufsuchungserlaubnis hier. Das ist Dart Energy. Dart Energy ist international aktiv, auch im Fracking. Dart Energy hat riesige finanzielle Probleme. Deren Aktienkurs ist abgestürzt Und die müssen ihren Cashflow aufrechterhalten. Die sind also verzweifelt daran, immer ständig neue Fleckbaustellen aufzumachen, damit die Banken ihnen das über Kredite finanzieren und sie flüssig bleiben. Und ich erwarte eigentlich auch eine Entwicklung, oder vielleicht eine Entwicklung für möglich, wie wir sie in Baden-Württemberg schon gesehen haben, und so eine Aufsichtserlaubnis von einem, der die gehalten hat, weiterverkauft wurde an den nächsten. Also diese Aufsichtserlaubnisse sind durchaus auch Spekulationsobjekte. Und da bin ich mal gespannt, was hier passiert. Gerade wenn wir so einen Kandidaten haben wie Dart Energy, der wirklich dringend Geld braucht. Das hört sich alles schon sehr undurchsichtig an. Ja, und das sind ja alles Geschäftsgeheimnisse, also die verraten uns auch nicht so wirklich was. Wir können ja gerne fragen, aber wir kriegen keine Antwort. Und die Landesregierung, die weiß vielleicht auch nicht so viel, oder die beruft sich dann auch gerne auf Geschäftsgeheimnisse, wenn man nach Details fragt. Also ich habe im Moment noch kleine Anfragen laufen, zwei, eine dritte ist bereits beantwortet, die stehen aber jetzt mehr im Zusammenhang mit dem Landesentwicklungsplan und der BNK. Die können natürlich, weil die Antwortzeit auf kleine Anfragen so 4 Wochen ist, natürlich jetzt auf die ganz aktuelle Entwicklung nicht Bezug haben. Haben sie also nicht. Aber ich warte da auch noch auf eine interessante Antwort. Der Landesentwicklungsplan kann ein Instrument sein, um denen zumindest das Fracken ein bisschen zu erschweren. Da müssen wir darauf achten, dass das auch wirklich ein sauberer Landesentwicklungsplan wird, der danach richtig formuliert wird an den richtigen Stellen. Da sind wir aber dran. Ja, damit sprichst du schon, ich sag mal so, den abschließenden Punkt an. Was können wir denn jetzt noch tun? Ich sag mal, wenn das jetzt schon wieder Tagespolitik wird und sich die beiden großen Parteien, die auch im Bund an der Macht sind und auch die große Partei, die jetzt zusammen mit den Grünen an der Macht sind, sich dafür aussprechen, was können wir tun, um denen das zu vermiesen, dass sie so einen Scheiß nicht machen? Die Initiativen unterstützen, die es gibt. Informationsstände machen, also gerade jetzt auch zu Wahlkampfzeiten muss das ein Thema auch von uns sein. Wir haben eine ganz, ganz klare Position zum Fracking. Wir lehnen das komplett ab. Jedenfalls das Fracking nach fossilen Rohstoffen. Es gibt ja auch Fracking oder was Fracking genannt wird, was aber eine technisch andere Sache ist, wenn es um tiefe Geothermie zum Beispiel geht. Dass wir das ganz klar herausstellen, dass wir das ablehnen und dass wir die Initiativen unterstützen. Ich vermute, dass die jetzt wieder mehr Zulauf kriegen werden. Da war es ja durch das Moratorium etwas ruhiger geworden. Die Initiativen haben zwar weitergearbeitet, und sie vernetzen sich auch international, national wie international. Ich war vor 2,5 Wochen in Südfrankreich auf einem internationalen Vernetzungskongress der BI-Aktivisten, der Fracking-Aktivisten. Da ging es um die Vernetzung zwischen EU und dem Maghreb. Da war aber auch jemand aus der Ukraine da. Und das war sehr interessant. Und wir haben da also auch wirklich im Zusammenhang mit TTIP und im Zusammenhang mit der Europawahl einiges ausgearbeitet. Und das ist also europaweit von Schweden, Dänemark im Norden über Polen und die Ukraine im Osten bis hin zum Maghreb in Nordwestafrika jetzt ein Thema. Obwohl es im Maghreb natürlich keine Europawahl gibt, aber in Maghreb gibt es eben auch Fracking-Aktivisten. Und wir sind halt gut vernetzt. Wir sind auch gut vernetzt mit den USA und mit Lateinamerika und auch mit Australien und Indien. Also wir haben wirklich es geschafft, eine weltweite Vernetzung aufzubauen in den letzten 1,5 Jahren. Das ist schon ein guter Erfolg und ich denke, dass wir auch hier in Deutschland das schaffen werden, das zum Thema zu machen und das zu verhindern. Es ist einfach Wahnsinn. Selbst wenn man jetzt argumentiert mit der Bedrohung oder der Möglichkeit, dass russische Erdgaslieferungen ausfallen, das Fracking in Deutschland, das ist ein Klacks mit der Wichsbürste. Was man da rausholen kann, das ist so wenig, dass sich das wirklich überhaupt nicht lohnt. Und gegen drohende Einbußen aus dem russischen Export keine Rolle spielt. Und ich denke auch, dass die Russen selber kein Interesse haben, ihre Exporte runterzufahren. Die brauchen natürlich die Exporte auch, um Devisen einzunehmen. Die Gefahr eines Embargos von Russland gegen die EU oder gegen Deutschland wegen der Ukraine jetzt nicht wirklich. Das hört sich ja zumindest schon mal nach einer sehr, sehr guten Ausgangslage an. Und ja, im Prinzip können wir nur aufrufen, alle Leute auf Kommunalebene, engagiert euch dagegen, dafür, gegen das Fracking, dafür, dass es nicht kommt, und seid laut, ne? Seid laut, ja. Zeigt das, wenn ihr anfangen wollt zu frecken, dann gibt es hier Randale. Also da gibt es richtig Ärger. Wir lassen uns das nicht gefallen. Also ich habe schon die Anti-Atom-Bewegung mitgemacht, da ging es ja auch teilweise ziemlich heftig zur Sache. Und ich will damit rechnen, dass wirklich dann auch, wenn es ums Fracking geht, die Leute richtig auf die Barrikaden gehen. Und nicht so die üblichen Verdächtigen, der böse schwarze Block, sondern der ganz normale Bürger. Ich sag mal, der katholische Rübenbauer aus dem Münsterland, der nicht so besonders revolutionär ist, aber während der erstmal richtig sauer wird. Schön gesagt. Gut, ich sag mal, an Informationen an dieser Stelle soll das reichen. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten, was da getrieben wird von den Lobbyisten und den etablierten Parteien. Dannebott, ich danke dir vielmals, dass du dir heute Abend noch so spontan die Zeit genommen hast und wünsche dir für morgen einen erfolgreichen Plenartag. Dankeschön. Und ich wünsche uns ein erfolgreiches Anti-Fracking. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.